Das war Zero Trick von der Formation Electro Twist aus dem Jahr 1998. Hier endet der Kreuzzug durch 50 Jahre Popmusik in Deutschland. Das, was ich in den letzten 2 Stunden Soundcheck präsentieren konnte, das war nur ein kleiner Ausschnitt vom Thema und ein kleiner Ausschnitt aus der Pop 2000 Box. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Der letzte Song kommt von La Düsseldorf aus dem Jahre 78 und nennt sich Cha-Cha 2000. Mein Name ist Thomas Elberne. Ich sage jetzt schon mal Tschüss.